Ja, also ich glaube, der nächste Text ist nicht ganz so schwer zu verstehen wie der andere. Und ich würde trotzdem vielleicht vorschlagen, obwohl das so ist, dass wir dann nach jedem Absatz kurz Halt machen und fragen, ob das sozusagen da der Sinn klar geworden ist, also wie in so einem Referat als Verständnisfragen klären, sozusagen nach allen Abschnitten und dann am Ende diskutieren, was Kral hier mit seinem Begriff des, oder mit dem doppelten Produktionsbegriff, oder mit einer Annäherung an den doppelten Produktionsbegriff und der daraus hervorgegangenen Ableitung von Konsequenzen für das Klassenbewusstsein feststellt. Also beginnt auf Seite 336 in der Mitte. Auch wieder mit Klaus lesen. Achso, ja, ich weiß nicht, vielleicht ist es besser, wenn wir. Ich finde es besser, von Ort zu lesen. Und dann halt nach jedem Absatz vielleicht mal kurz irgendwie sich verständigen, ob da jetzt etwas unklar ist oder so. 336. Die Kategorie des Klassenbewusstseins. Ich will einfach mal lesen. Ja. Achso, das irritiert mich. Die Kategorie des Klassenbewusstseins aber konstituiert sich aus einem bestimmten Verhältnis von Theorie und Empirie, wie es gebunden ist an den materialistischen Produktionsbegriff von Arbeit und Arbeitsteilung. Der Begriff von Empirie, so wie ihn im Rahmen des historischen Materialismus Marx und Engels in der deutschen Ideologie angedeutet haben, ist keineswegs identisch mit dem Empirie-Begriff der positivistisch zerstreuten Einzelwissenschaften. Dieser ist quantitativ und formal nach Maßgabe naturwissenschaftlicher Operabilität. Jener ist qualitativ und material nach Maßgabe konkreter Arbeit. Das heißt, der materialistische Empirie-Begriff ist gebunden an Gebrauchswerte, Bedürfnisse und Interessen. Der Theoriebegriff der Kritik der politischen Ökonomie ist gebunden an abstrakte Arbeit, die Kategorien der Ware, des Mehrwerts und der Akkumulation. Aus der Kritik an diesen Kategorien erschließt sich die Gesellschaft als eine Herrschaftstotalität von Verdinglichung, Ausbeutung und Krieg. Wenn sich Klassenbewusstsein als parteiliches Totalitätsbewusstsein wirklich soll bilden können, muss sich das Moment der Theorie des wissenschaftlichen Sozialismus, durch welche Umwandlungen und Vermittlungen auch immer, in das Bewusstsein der Massen umsetzen und in die Erfahrungen einlegen. Dieses Moment der Umsetzung kann Lukasch aufgrund seiner idealisierenden Projektion des leninschen Parteityphus vom industriell zurückgebliebenen Russland auf die hochindustrialisierten Länder des Europas nicht angeben. Es fehlt die historische Reflexion auf jene empirischen Momente der Gebrauchswerte, Bedürfnisse und Interessen, die im Doppelcharakter von Ware und Kapital, die durch die Allgemeinheit abstrakte Arbeiten verknüpfte und an ihrer freien Entfaltung gehinderte Individualität darstellen. Denn die kapitalistische Produktionsweise ist welthistorisch die einzige, die unter permanenter Wertabstraktion von den besonderen Gebrauchswerten und Bedürfnissen jene produziert und diese befriedigt. Also, ich weiß nicht, ich habe das so verstanden, dass es also im Wesentlichen einerseits um eine Kritik am positivistischen Empiriebegriff geht, von dem er sozusagen einen materialistischen unterscheidet, der auf Bedürfnisse und Interessen sozusagen abhebt. Und das Komplement des materialistischen Empiriebegriffs, die Theorie der politischen Politik der Kritik der politischen Ökonomie ist. Und dass beides, also dass diese Kritik der politischen Ökonomie sich umsetzen muss, sozusagen ins Bewusstsein der Klasse, dann wirft er Lukács praktisch vor, dass er diese Vermittlungsarbeit nicht hat leisten können, sondern also praktisch diese Idee vom zugerechneten Klassenbewusstsein dann als Ersatz dafür, dass er keine Lösung wusste, sozusagen angeboten hat. Und Kral betont dem gegenüber, dass sozusagen also Klassenbewusstsein als parteiliches Totalitätsbewusstsein praktisch